Dass Auschwitz nicht noch einmal sei. Ein Beitrag der Jugendgeschichtswerkstatt Münster zum Jahrestag der Reichspogromnacht. Am 9. November 1938, vor 72 Jahren, führten nationalsozialistische Truppen der SA und der SS durch die deutschen Städte. Sie setzten die Synagogen in Brand, drangsalierten und ermordeten deutsche Juden und Jüdinnen. Die Gewalteruption, in dieser Stärke und diesem Umfang bislang nicht bekannt, erstreckte sich reichsweit. Auch in Münster war die Gewalt sichtbar. Bei einem Spaziergang durch die Münsteraner Straßen erinnert heute kaum noch etwas an die exzessive Gewalt. Die Trümmer der zerstörten Synagoge sind abgetragen, das zerbrochene Fensterglas längst weggefegt und die antijüdischen Schmähungen, die vielfach an Häuserwände geschmiert wurden, weggewischt. Einzig eine Erinnerungstafel an der neuen Synagoge in der Klosterstraße legt heute in Münster Stadtbild von der Reichspogromnacht Zeugnis ab. Den Toten zum ehrenden Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Die damals Drangsalierten können heute nicht mehr das Wort an uns richten. Einige Berichte über die Ereignisse in Münster sind jedoch erhalten geblieben. Im übertragenen Sinne soll den Opfern hier, anhand dieser Berichte, ihre Stimme zurückgegeben werden, um die Erinnerung an die ihnen angetane Gewalt heute, am Jahrestag, wachzurufen. Die Salzstraße schlängelt sich durch Münsters Zentrum. Auf dem mit Pflasterstein ausgelegten Weg spazieren Freunde, Liebespaare und Familien auf der Suche nach Schnäppchen, der neuen Winterjacke, einem schönen Buch. Vor der Buchhandlung steht jemand, der die draußen anbietet. Ganz normaler Einkaufslärm ist zu hören. Läuft man von der Lamberti-Kirche in Richtung Promenade, vorbei an der Buchhandlung Pörtgen-Herder und dem Bekleidungsgeschäft Sinleffers, stößt man nach einigen Metern auf Höhe des Münsteraner Stadtmuseums auf die Klosterstraße. Sie führt rechts ab. Hier legt sich das Einkaufsleben, wenige Fußgänger benutzen diesen Weg. Nach ein paar Schritten sieht man hier zur Linken die neue Synagoge. Sie wurde 1961 geweiht, an eben jenem Ort, an dem die alte Synagoge mit dem prächtigen Kuppelbau in der Nacht vom 9. auf den 10. November zerstört wurde. Die Synagogen in Deutschland waren ein sichtbares Zeichen eines jüdischen kulturellen Selbstbewusstseins. Sie waren ein Ort der Selbstbehauptung in einer Zeit massiver Diskriminierung. Für die nationalsozialistischen Deutschen war dies nicht hinnehmbar. Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen, sind nicht zu stören. Heinrich Müller, Chef der Geheimen Staatspolizei. Meldung an alle Polizeistellen kurz vor den Zerstörungsaktionen. Dieser Meldung wurde Folge geleistet. Der Zerstörung von reichsweit knapp 300 Synagogen setzte weder die Polizei noch die Feuerwehr etwas entgegen, auch in Münster nicht. Die 1880 erbaute Synagoge in der Klosterstraße wurde niedergebrannt. Das durch bis heute unbekannte Täter gelegte Feuer wurde mit Hilfe von Benzin geschürt, da es sich zu langsam vom Inneren auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Die Synagoge stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr wurde am Löschen des Gebäudes von der umstehenden, größtenteils nicht uniformierten Menge gehindert. Ein Feuerwehrmann protestierte daraufhin nicht etwa, sondern erwiderte, der antisemitischen Gewalt gegenüber offenbar gleichgültig, dass man sie, die Feuerwehr, dann doch hätte gar nicht erst rufen müssen. Erst als akute Brandgefahr für die umstehenden Gebäude bestand, begann die Feuerwehr ihre Arbeit. Das Pogrom verlief entsprechend den Weisungen kontrolliert, ohne Gefahren für die nichtjüdische deutsche Bevölkerung und deren Besitz. Nur solche Maßnahmen sind durchzuführen, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen. Zum Beispiel, Synagogenbrände nur, wenn keine Feuergefahr für die Umgebung ist. Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei. Von der einst prachtvollen Synagoge blieb nicht mehr als eine Ruine übrig. Heute zeugt eine Fotografie hiervon, auf der die Brandstifter, offenbar mit von Stolz geschwellter Brust, in dem zerstörten Mauerwerk der Münsteraner Synagoge posieren. Im Zuge der darauf folgenden sogenannten Arisierung wurde die jüdische Gemeinde dazu gezwungen, das Grundstück weit unter Wert an die Stadt abzutreten. Die Kosten für den Abbruch wurden der Gemeinde ebenfalls in Rechnung gestellt. So kam der jüdischen Gemeinde schließlich nur ein minimaler Bruchteil des Immobilienwerts zu, während die Stadt Münster profitierte. Der Reichspogromnacht war ein durch Schikanierungen, Verleumdungen, antisemitische Gesetze und einzelne Übergriffe geprägter Alltag vorausgegangen. Der Prinzipalmarkt ist wie kaum ein anderer Platz in Münster stellvertretend für das öffentliche und soziale Leben hier bekannt. Wir stehen vor dem historischen Rathaus und blicken die romantisch wirkende Straße hinunter, mit ihrem Kopfsteinpflaster und den altertümlich anmutenden Gebäuden. Ganz in der Nähe liegt der Münsteraner Dom, vor dem mehrmals in der Woche ein Markt zum Kauf alltäglicher Dinge einlädt. An den Auslagen der exklusiven Geschäfte halten Menschen inne, sehen sich um. In den zahlreichen Cafés genießen Besucher und Münsteraner ihren Kaffee mit einem Stück Kuchen. So wie dieser Ort und seine Straßen heute zum alltäglichen Bild der Münsteraner Selbstverständlichkeit gehören, war nach 1933 auch hier die Erniedrigung und Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden zur alltäglichen Selbstverständlichkeit geworden. Vielleicht stand hier eine Bank mit der Aufschrift »Nicht für Juden«. Vielleicht stand etwas weiter ein Stürmerkasten, der vor allem als öffentliche Wandzeitung diente und in dem die aktuelle Ausgabe der gleichnamigen NS-Hetzzeitung ausgehängt war. In fast jeder deutschen Stadt gehörten auch Denunziationslisten an öffentlichen Gebäuden zum Stadtbild. Hier konnte man lesen, dass Herr X schon wieder bei einer jüdischen Händlerin eingekauft hat oder dass Frau Y immer noch zu einem jüdischen Arzt ging. Vielleicht gingen hier vor 72 Jahren jüdische Kinder mit ihren wenigen, noch verbliebenen nicht-jüdischen Schulfreunden zusammen nach Hause. Knapp eine Woche später wurde ihnen der gemeinsame Schulbesuch verboten. Zug um Zug waren jüdische Menschen bereits lange vor der Reichspogromnacht unter einen moralischen und rechtlichen Sonderstatus gestellt und so aus der Gemeinschaft ihrer Mitmenschen ausgeschlossen worden. Dieser Prozess begann früh. Bereits wenige Tage nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurde damit begonnen, die jüdische Bevölkerungsgruppe systematisch vom öffentlichen Leben abzuschneiden. Dazu wurden fast 2000 Gesetze, Verordnungen und Erlasse verabschiedet, die dem schon lange in Deutschland vorhandenen Antisemitismus juristische Geltungskraft verliehen. Die staatlich verordnete antisemitische Gesetzgebung ergänzte und förderte die alltägliche Verfolgung und Diskriminierung auf kommunaler Ebene durch Stadt, Ämter und Verwaltung, Sportvereine und Parteiorganisationen und nicht zuletzt auch durch die Bevölkerung. Es begann auf gesetzlicher Ebene mit dem Ausschluss von Jüdinnen und Juden aus dem öffentlichen Dienst. Auch in Münster wurden dementsprechend als jüdisch identifizierte Personen zum Beispiel beim Landgericht oder der Universität entlassen. Es folgte über die Zeit der vollständige Ausschluss aus dem öffentlichen Leben, von Schulen, Vereinen, Berufen bis hin zum Verbot, auf die Straße zu gehen. Reaktionen aus der Münsteraner Bevölkerung hierzu sind nicht überliefert. Offenbar wurde das Abdrängen eines Teils der Bevölkerung in weitgehend passivem Verhalten zumindest geduldet. Die Münsteranerin Gerda Waldeck-Friedmann beschreibt ihre Erfahrungen im Jahr 1933 so. Allmählich entfernten meine christlichen Freunde sich von mir. Nach dem 1. April kamen sie noch durch eine Seitentür in unsere Wohnung. Dann fürchteten sie, dass sie beobachtet würden und blieben fort. Auf der Straße kannte mich einmal niemand mehr. Ich konnte nur mit jüdischen Bekannten zusammenkommen. Die Reichspogromnacht war schließlich eine gewollte Steigerung dieser Entwicklung. Eine Entwicklung, die in den Dörfern und Städten in unmittelbarer Nachbarschaft ihren Anfang nahm. So erinnert sich der Münsteraner Herr Waldrup. Wir haben dann hin und wieder so Liedchen gebrüllt. So doofe, antijüdische Lieder. Man hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. In den Konzentrations- und Vernichtungslagern war man vielleicht nicht dabei, aber man war anwesend, als die notwendigen Bedingungen dafür geschaffen wurden, dass der systematische und industrielle Massenmord möglich wurde. Der körperlichen Vernichtung ging die soziale Isolation der Jüdinnen und Juden voraus. Auch in Münster, auch auf dem Prinzipalmarkt. Wir sind erneut auf der Salzstraße. Hier, direkt gegenüber der Buchhandlung Pörtgen-Herder, befindet sich das Bekleidungsgeschäft Sinnleffers. Vor dem Eingang ist ein goldener Stein in den Pflasterboden eingelassen, ein sogenannter Stolperstein. Er ist nicht sonderlich groß, fällt kaum auf. Passanten laufen hinüber, wenn sie zum nächsten Geschäft eilen oder die Schaufenster betrachten. Eingraviert sind einige Daten. Hier wohnte Hedwig Feibes, geborener Kohn, Jahrgang 1895, deportiert 1942, Theresienstadt, tot 1943 in Auschwitz. Hast du eine Idee, warum der Stein genau hier liegt? Kennst du diese Steine? Nee, kenne ich nicht. Weiß auch nicht, warum der hier liegen könnte? Vielleicht als zum Angedenken für diesen Mann, der da gestorben ist. Mhm. Hier führte das Ehepaar Feibes bis 1938 ein Kurzwarengeschäft. Darüber war die Wohnung der Feibes. Wohnung und Geschäft wurden während der Reichspogromnacht zerstört. Das Ehepaar Feibes wie viele andere Münsteraner angegriffen. Dr. Fritz Steinthal, der damalige Rabbiner der jüdischen Gemeinde Münsters, hielt hierzu seine Erinnerungen fest. Am Abend waren Herr und Frau Feibes zu Besuch. Kaum hatten wir uns nach ihrem Fortgehen zur Ruhe begeben, da rief Frau Feibes in großer Besorgnis bei uns an, sie hätten die Scheiben ihres Kaufhauses mit antijüdischen Inschriften beschmiert vorgefunden. Ihr Mann sei heruntergegangen, um die Schmierereien zu beseitigen, käme aber nicht wieder, während die Menge der Menschen vor ihrem Haus wachse. Auf einen Anruf bei der Polizei erklärte mir der Polizeihauptmann Eisele, er habe leider keine Leute zur Verfügung, um sie zu schicken. Frau Feibes rief wieder an, die Leute hätten die Haustür zerbrochen und kämen die Treppe herauf. Zum zweiten Mal rief ich die Polizei an und fragte, ob man ermordet werden müsse, damit das Überfallkommando käme. Herr Hauptmann erklärte mir wiederum sein Bedauern darüber, dass er alle seine Leute auf der Straße habe und darum niemanden zu senden in der Lage sei. Darauf meldete sich in höchster Verzweiflung Frau Feibes ein drittes Mal, es röche nach Rauch, man habe anscheinend das Haus angesteckt. Den Rauch hatte ein leichter Wind von der nahegelegenen, bereits in Brand gesetzten Synagoge in die Wohnung der Feibes getragen. Unterdessen war Herr Feibes, nachdem er die Wohnung verlassen hatte, von dem marodierenden Mob bedroht und angegriffen worden. Er flüchtete zum Haus von Herrn Dr. Steinthal. Dort fanden sich die antisemitischen Trupps jedoch ebenfalls bald ein. Herr Steinthal erinnert sich. Aufgeregt und abgehetzt kam Herr Feibes, der nur durch seine sportlichen Fähigkeiten und durch die Kenntnis der Straßen und Gassen, die er als alter Münsteraner besaß, den ihn verfolgenden Burschen entkommen war. Etliche Autos fuhren vor, beleuchteten mit ihren Scheinwerfern das Haus und setzten ihren Weg fort. Das bedeutete jedoch nur ein kurzes Aufatmen. Andere Autos folgten, Motorradfahrer, Menschen zu Fuß. Im Augenblick waren alle zur Straße am Kanonengraben 4 gehenden Fenster durchschossen. Eine Kugel war Herrn Feibes ins Knie gegangen. Mit Eisenstangen erbrach die Menge die schwere Haustür aus Eichenholz und strömte ins Gebäude. Herrn Feibes gab ich, damit er sich in Sicherheit bringen könne, den Schlüssel zu einer Seitentür. Ich selbst ging mit meiner Frau in den Bodenraum. Dort hörten wir, wie die Eindringlinge wie die Vandalen hausten. Buffet, Anrichte, Küchenschrank waren umgeworfen, sodass das darin befindliche Porzellan, Kristall, Glas zerbrechen musste. Bilder, Sofa, Sessel zerschnitten, Möbel mit Stemmeisen und dergleichen ruiniert. Silber, Bücher, gestohlen und zum Teil aus dem Fenster geworfen, Geld aus dem Schreibtisch geraubt, Türen eingeschlagen und zerbrochen. Die SA-Trupps begnügten sich nicht mit dem Raub und der Zerstörung des Eigentums. Nach einiger Zeit kamen drei Mann nach oben auf den Boden. Wir mussten voran hintergehen. Kaum waren wir unten im Hauseingang, überall die zerschlagenen Türen, die Berge zerbrochenen Glases, die herumgeworfenen Bücher, Silbersachen und anderes sehend, als ein weiteres Auto vorfuhr und aus ihm ein Mann mit großem Hut und Lederjacke heraussprang und rief: »Wo ist der Rabbiner? Herr mit dem Rabbiner!« Obwohl uns ein SA-Mann zuflüsterte, gehen Sie schleunigst weg, blieb ich in einem Gefühl des Trotzes. Man packte mich und führte mich auf die Straße zum Kanonengraben. Da ich, wohl mit Recht, fürchtete, man wollte mich ins Wasser werfen, schleuderte ich die beiden Leute an meiner Seite, den einen nach rechts, den anderen nach links und rannte los. Aber ich kam nicht weit, da ich mit einem von der entgegengesetzten Seite kommenden Mann zusammenprallte. Man schlug von hinten auf mich ein, mit Fäusten und Stöcken über Kopf und Rücken. Jener SA-Mann suchte mich zu schützen, aber der Räuberhauptmann schlug seine Jacke zurück, sodass der andere die Abzeichen eines hohen SA-Ranges erkannte, die Hacken klappte und schwieg. Der Weg mit mir ging zuerst wieder in die andere Richtung, zum Wasser, aber dann setzte man mich von 5 Mann bewacht in ein Auto. Herr Dr. Steinthal sollte den teilweise auswärtigen, ortsunkundigen SA-Männern die Wohnung der Münsteraner Juden und Jüdinnen zeigen. Auch seiner Weigerung ist es zu verdanken, dass in dieser Nacht nicht alle Personen wie geplant aufgesucht und angegriffen wurden. Die Zerstörungen und Misshandlungen gingen jedoch auch vielfach von Münsteraner SA-Männern aus. So beschreibt Annie Rosenberg, dass sie unter den Randalierern einen ihr bekannten Studenten erkannte. Auf diesen Umstand angesprochen, beteiligte er sich umso intensiver an der Zerstörung des Eigentums. Ehemalige Nachbarn oder Bekannte, Personen, die sich im Alltag begegneten, trennten sich hier in antisemitisch getriebene Täter und in Opfer des irrationalen Hasses. Diese Spezifik des nationalsozialistischen Antisemitismus, in der Mitte der Gesellschaft einen vermeintlichen Feind zu verorten, zeigte sich auch in Münster. Die Straße, in der Herr Dr. Steinthal mit Fäusten und Stöcken traktiert wurde, ist heute ein ruhiger Ort. Wir stehen am Ludgeri-Kreisel und blicken von hier auf die Promenade. Zur Linken geht der Kanonengraben ab, eine Straße, die parallel zur Promenade führt. Bäume säumen den Weg. Fußgänger spazieren an Sonntagen hier entlang, nehmen den Weg zum Aasee oder lassen ihre Kinder auf dem Spielplatz schaukeln und rutschen. Fahrradfahrer schlängeln sich die Straße entlang. Hier war die Wohnung von Herrn Dr. Steinthal. Das Wasser, in das Herr Dr. Steinthal hineingeworfen zu werden befürchtete, verläuft auch heute noch als ein kleiner, nett anzusehender Tümpel zwischen Promenade und Kanonengraben. Von den Ereignissen, die sich hier in der Reichspogromnacht abspielten, erholte sich die Ehefrau des Rabbiners nie. Die Reichspogromnacht war von langer Hand geplant, ausgeführt von straff organisierten SA- und SS-Truppen. Die Gewalteruption war eine Mischung aus befohlener, strikt kontrollierter Aktion und durch den Sadismus der Täter angeheizten Pogrom. Für Münster lässt sich das gesamte Ausmaß schwer abschätzen. Dokumentiert sind mindestens 20 verwüstete Wohnungen und 26 zerstörte Geschäfte sowie 40 Verhaftungen von Männern jüdischer Herkunft. Der Bericht von Herrn Dr. Steinthal stellt so nur einen kleinen Ausschnitt des flächendeckenden, kontrollierten Gewaltausbruchs dar. In Münster fand an diesem Tag niemand den Tod. Indirekt jedoch mussten einige Personen die Ereignisse mit dem Tod bezahlen. So beschreibt die Münsteranerin Henriette Herz, dass ihre Mutter, an einem Herzfehler leidend, nach der Reichspogromnacht wegen der erlittenen Demütigungen und der erfahrenen Angst schwer erkrankte und wenige Monate später verstarb. Ein Münsteraner jüdischer Herkunft nahm sich, ohne Hoffnung auf eine Besserung der Situation für die deutschen Juden, 2 Monate nach der Reichspogromnacht das Leben. Mindestens eine Person aus Münster, Nathan Hirschfeld, wurde im Zuge der Reichspogromnacht festgenommen und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Das stundenlange Appellstehen überstieg die Kräfte des 67-Jährigen. Er starb. Der Gewalt der Trupps waren vermutlich alle Münsteraner jüdischer Herkunft schutzlos ausgeliefert. Die panischen Anrufe bei der Polizei blieben konsequenzlos. Es existieren keine Berichte darüber, dass sich irgendeine nichtjüdische Person oder Institution anders als gleichgültig bis kooperativ verhalten hätte. Nach der Reichspogromnacht wurde die Lage für Jüdinnen und Juden in Münster und im gesamten Reich immer schlimmer. Der deutsche Staat beeilte sich nun, all jene Maßnahmen zu erlassen, die aus heutiger Sicht bereits den Massenmord am europäischen Judentum einleiteten. Dazu gehörte zunächst die Ghettoisierung der deutschen Juden in sogenannten Judenhäusern. Es widerspricht nationalsozialistischem Rechtsempfinden, wenn deutsche Volksgenossen in einem Hause mit Juden zusammenleben müssen, heißt es in einem juristischen Kommentar. Ab dem Sommer 1939 mussten auch die Münsteraner Jüdinnen und Juden ihren Wohnraum verlassen und in sogenannte Judenhäuser ziehen. Dort lebten sie fortan gemeinsam auf engstem Raum. In Münster gab es insgesamt 14 solcher Häuser. Sie waren unter anderem an der heutigen Bahnhofstraße, der Wolbecker Straße oder der Jüdefelder Straße zu finden. Zentrale und belebte Orte. Auch der Wohnraum der Familie Feipes in der Saalstraße diente nun als Ghetto für jüdische Familien. Insgesamt lebten beinahe 205 Münsteraner in den 14 sogenannten Judenhäusern. Wohnungen, Häuser, Mobiliar und andere persönliche Gegenstände wurden dem Reich überschrieben und kamen schließlich der nichtjüdischen Bevölkerung zugute, die bereitwillig das Eigentum ihrer früheren Nachbarn entgegennahm. Die Ghettoisierung verstärkte die soziale Isolation und ermöglichte eine effektive Kontrolle der jüdischen Münsteraner durch die deutschen Behörden. Für die einzelnen Betroffenen bedeutete der Verlust ihres persönlichen Wohnraums den Verlust von Freiheit sowie emotionalen und gesellschaftlichen Rückhalt. Die Münsteranerin Meta Selig schrieb anlässlich ihres Umzugs in eines der sogenannten Judenhäuser: Wir versuchen an nichts zu denken, denn wie viele Erinnerungen trägt dieses Haus und wird wachgerufen, wenn man es verlassen muss. Je schneller, desto besser, um nicht zu sehr trüben Gedanken zu verfallen. Das Leben in den Judenhäusern war eng und beschwerlich. Sich zuvor noch Fremde mussten nun gemeinsam unter einem Dach leben. Dazu kam die ständige Angst vor Haussuchungspogromen, wie Viktor Klemperer die Visiten der Gestapo in seinen Tagebüchern beschreibt. Im Aufwachen: Werden Sie heute kommen? Beim Waschen: Wohin mit der Seife, wenn Sie jetzt kommen? Dann Frühstück: Alles aus dem Versteck holen, in das Versteck zurücktragen. Dann das Klingeln. Ist es die Briefträgerin oder sind Sie es? sogenannten Judenhäuser wurden aufgelöst, als die Deportationen begannen. Bis auf 5 Personen, die sich bis zum Kriegsende versteckt halten konnten, wurden alle jüdischen Münsteraner, die bis 1941 noch in Münster verblieben waren, in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Auch Frau Feibes sowie der Nachfolger von Herrn Steinthal, Dr. Julius Voß, wurden mit insgesamt 240 Menschen jüdischer Herkunft aus Münster in Deportationszüge gezwungen. Alter Schützenhof. Steigt man an der Bushaltestelle Alter Schützenhof aus, findet man dort, wo vor 72 Jahren bereits eine Gaststätte war, ein altdeutsches Wirtshaus. Die Zeit scheint hier irgendwann stehen geblieben zu sein. Gelbes Licht fällt auf die von Speisefett und Nikotindunst verfärbten Wände und die mit Plastikdecken ausgelegten Esstische. An einer massiven Theke aus Eichholz wird, wenn sich die Türen für Gäste öffnen, wohl Weißbier und Pilz getrunken. Kein Hinweis auf die Ereignisse vom 31. Juli 1942. Hier, vom Schützenhof aus, begann für viele, vor allem kranke und alte Jüdinnen und Juden aus Münster, die Deportation nach Theresienstadt. Mehrere Tage wurden sie unter unzumutbaren Zuständen in den Räumen der Gaststätte auf engstem Raum festgehalten. Schon hier wurden die Personen registriert und als arbeitsfähig oder arbeitsunfähig vermerkt. An der Kreuzung zwischen Warendorfer Straße und Kaiser-Wilhelm-Ring, nun ein Einkaufskomplex aus Apotheke und Drogeriemarkt, befand sich ebenfalls eine Gaststätte, der Gertrudenhof. Auch hier wurden verhaftete Jüdinnen und Juden aus Münster konzentriert und von hier wurden sie im Dezember 1941 zu den Deportationszügen gebracht. Über seine Verhaftung, die Situation im Gertrudenhof und die spätere Deportation aus Münster berichtet Siegfried Weinberg. Am 11. Dezember 1941 wurden meine Schwester und ich, wie auch alle anderen Juden, von Beamten der Gestapo verhaftet. Wir wurden visitiert und Wertsachen wie Uhren und Schmuck und so weiter abgenommen, die Möbel und zurückgebliebene Sachen beschlagnahmt sowie die Wohnung versiegelt. Sodann wurden wir in dem großen Restaurant Gertrudenhof unter Bewachung konzentriert. Hier fand nun eine große Gepäck- und Leibesvisitation statt. Messer, Scheren, Rasierklingen, Toilettenartikel, Lebensmittel und Wäsche wurden bis auf etwas Wäsche und Lebensmittel abgenommen. In der Nacht des darauffolgenden Tages wurden die im Gertrudenhof konzentrierten Menschen zum Münsteraner Güterbahnhof abtransportiert. Siegfried Weinberg beschreibt weiter. Circa 35 bis 40 Personen wurden in kleine Omnibusse mit Handgepäck hineingezwängt und zum Bahnhof befördert. Der Sadismus und die teuflische Lust der Gestapo am Quälen der Menschen zeigte sich hier. Lassen Sie mich die Nacht kurz schildern. Stockfinster liegt die Nacht, es regnet. 2 schwere Tage liegen hinter uns. Aber was sind körperliche Strapazen gegen seelische Schmerzen? Noch ist in mir das Bild des Abschieds von meinen Eltern und besonders von meiner Mutter. Sie musste zusehen, wie wir abgeführt wurden und konnte doch nicht mitgehen, denn sie war ja gelähmt. Der Schmerz der Seele und des Herzens war groß, aber doch konnte ich nicht weinen. Mein Leben lang werde ich diesen Abschied nicht vergessen. Auch so waren meine Gedanken an die letzten, vergangenen Stunden, währenddessen ich eingezwängt im Omnibus stand. Da knirschten die Bremsen, doch noch hielt der Wagen nicht richtig, da wurden schon die Türen aufgerissen. Die Gestapo-Banditen fingen an zu rasen. Verfluchte Hunde, seid ihr noch nicht raus, aber schneller, sonst hagelt es. Die älteren Leute wurden natürlich aufgeregt und wir Jungen warfen unser Gepäck beiseite und halfen, was nur zu helfen war, doch die Schläge hagelten auf uns nieder. Aber willenlos mussten wir alles über uns ergehen lassen. Bis zum Morgengrauen waren dann 400 Juden aus dem Bezirk Münster in Westfalen in Personenwaggons dritter Klasse zu je 8 bis 10 Personen pro Abteil untergebracht. Die Türen des Waggons wurden daraufhin verschlossen. Um 10 Uhr morgens, am 13. Dezember, setzte sich der Zug in Bewegung. Unaufhaltsam rollten wir dann unserem Schicksal, das dunkel und schwer vor uns lag, entgegen. Nach dieser ersten folgten bis zur letzten Deportation im Juli 1942 noch 3 weitere Transporte in die Ghettos von Riga, Warschau und nach Theresienstadt, und von dort in die Vernichtungslager. Dass die Deportation der Jüdinnen und Juden nicht unbemerkt an der Bevölkerung vorüberging, dokumentiert der Chronist Franz Wiemers in der Kriegschronik des Stadtarchivs von Münster. Dort heißt es zum 1. Dezember 1941: Da höre ich in der zweiten Kneipe an der Egidistraße, während ich zwischen mittleren Beamten, Handwerkern und Kaufleuten stehe, dass bis zum 13. dieses Monats alle Juden aus Münster heraus sein sollen. Die Nachricht wird sehr lebhaft besprochen. Überwiegend sind die Tresengäste mit der Maßnahme sehr zufrieden. Die Juden kämen nach Osten in große Arbeitslager. Einmal, damit sie dort arbeiten könnten, und dann auch, damit sie die dringend benötigten Wohnräume in Münster freimachten. Richtig, richtig, lautete wiederholt die Zustimmung, als sie davon hörten, dass auf solche Weise auch der Wohnungsnot entgegengearbeitet werden soll. Von den Deportationen und den darauffolgenden Ermordungen blieb niemand verschont. Auch nicht Säuglinge und Kinder, Alte und Kranke, wie das folgende Zitat eines Helfershelfers der Deportationen aus Münster verdeutlicht. Der Münsteraner Bahnhofsinspektor Heinz Pellmann berichtet über die letzte Deportation aus Münster. Bei der örtlichen Überprüfung wurde ich stutzig, dass die Seitenluken der Güterwagen geöffnet und mit Stacheldraht durchkreuzt waren. Außerdem trugen die Wagen auf einer 10 bis 30 cm großen Tafel die Aufschrift »Nach Theresienstadt«. Kurz vor 22 Uhr fuhren 4 SS-Männer vor. Kurz danach kamen 4 Möbelwagen der Firma Peters hochgefahren. Nach deren Öffnung stiegen etwa 100 alte und gebrechliche Menschen aus. Die Pferdelenker der Familie Peters waren dabei behilflich und gaben mir zu verstehen, dass die Juden schon tagelang im Schützenhof gesammelt und sehr hungrig und durstig seien. Die 4 SS-Männer ergötzten sich bei der Entladung und forderten die Juden auf, alle Taschen, Koffer und Beutel abzugeben. Die alten Menschen wurden in die ersten 3 aufgestellten Güterwagen getrieben. Ich half einem älteren Mann, der zwischen Wagen und Rampe eingebrochen war. Ich habe noch heute den Namen Herr Professor Münzer in Erinnerung. Anschließend kamen laufend Motorfahrzeuge des technischen Notdienstes vorgefahren. In Decken gehüllt wurden die alten, schwerkranken und gebrechlichen Menschen auf Tragbahren entladen und auf dem nackten Fußboden der übrigen 4 Güterwagen der Reihe nach hingelegt. Gegen Mitternacht war die Verladung beendet. Ein SS-Schar oder Truppenführer verlangte von mir, auf Postapparat die Gauleitung in Münster zu sprechen. Ich melde hiermit der Gauleitung Münster. Gau-Westfalen Nord, ab heute Mitternacht judenfrei. Das Ehepaar Ludwig und Henriette Miltenberg wurde gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Edith und Hannelore in den Deportationszug nach Riga gezwungen. Zuvor war während der Reichspogromnacht ihre Wohnung in der Südstraße zerstört worden. Kurze Zeit darauf folgte die Einweisung in das sogenannte Judenhaus in der Friedwendstraße. Bemühungen der Familie um eine Emigration in die USA schlugen aufgrund des schleppenden Postverkehrs fehl. Im Dezember 1942 wurde die Familie vom Gertrudenhof aus nach Riga deportiert. Dieses Ghetto wurde, als die Rote Armee vorrückte, liquidiert. Die jüdischen Häftlinge wurden erschossen, so auch Ludwig Miltenberg, Henriette Miltenberg, Edith und Hannelore Miltenberg. Nun war es gleichgültig, ob jung oder alt, krank oder gesund. Herr Miltenberg mit seiner Frau und schönen Tochter Edith, die freiwillig bei ihnen blieb, für sie alle blieb nur dieser eine, letzte Weg. So erinnert sich eine Augenzeugin. Henriette, Ludwig, Edith und Hannelore Miltenberg sind nur 4 Namen von Münsteranern jüdischer Herkunft, die während des Nationalsozialismus in Ghettos, Konzentrationslagern, Vernichtungslagern oder auf Todesmärschen ermordet wurden. Insgesamt wurden 240 Personen aus Münster deportiert. Nur 4 Personen überlebten nach der Deportation die nationalsozialistische Tötungsmaschinerie. In Auschwitz-Birkenau und den anderen Vernichtungslagern arbeiteten die Apparate der Vernichtung auf Hochbetrieb. Häftlinge wurden unter Todesstrafe dazu gezwungen, Positionen in dieser Apparatur einzunehmen. Einer von ihnen war Rudolf Werber, der beim Frankfurter Auschwitz-Prozess aussagte. Er beschreibt die Ankunft der Deportierten und die darauffolgenden Selektionen, die die in Auschwitz sogenannten Arbeitsfähigen von den direkt zum Tode Bestimmten trennten. Wir standen auf dem unteren Ende der Rampe und die Offiziers, sogenannte Offiziere, standen am oberen Ende der Rampe. Die SS-Unterscharführer, also die haben sich dann zum Zug begeben und haben die Waggone geöffnet und haben den Insassen der Waggonen, die meistens von Frauen, Kindern, Männern und allen möglichen, also von Familien bestanden, angeordnet, die Waggone zu verlassen. Die Leute in jedem Transport wurde ungefähr, die Zahl wechselte. Die kleineren Transporte hätten vielleicht 700 bis 800 Leute. Die größeren Transporte könnten bis zu 3000 Leute enthalten. Die Leute wurden von den Waggonen herausgetrieben, manchmal mit gutem, manchmal mit schlechtem Wort, von den SS. Und wir standen in einer Kette, in einer Ecke der Postenkette, und unter Todesstrafe wurde uns verboten, sich mit jemandem von den Zugängen zu unterhalten. Als die Zugänge wurden dann aufgereiht vor der Rampe und ein strenger Sprechverbot wurde ihnen auferlegt. Niemand durfte sprechen. Wer gesprochen hatte, dazu waren dort die Unterscharführer, die Spazierstöcke trugen und rücksichtslos hineinschlugen beim jeden Versuch, einen Kontakt zwischen den Leuten einzuführen. Die ganze Reihe der Leute, das gewöhnlich waren, das, wie ich sage, eine größere Masse von Leuten, bis zu 3000 Leute, wurde dann vor die Kommission geführt, die auf dem anderen Ende der Rampe stand, die von den SS-Offizieren bestand und die haben gewöhnlich, nicht immer, ungefähr 100 bis 150, manchmal 200, sagen wir 15 bis 20%, 10%, das hatte sehr variiert, Leute herausgesucht, die ins Lager abmarschiert wurden. Der Rest der Leute wurde dann auf vorbereitete Lastwagen geladen und nach die andere Seite, das heißt nach Birkenau, direkt in die Gaskammern verschickt. Das bedeutet, wenn der Transport ist angekommen, das war eine Routine, ist sofort ein roter Kreuzwagen angekommen, wenn die Leute sind herausgestiegen. Das, was der rote Kreuzwagen enthält, das wusste ich, denn bei Tag wurde er mit Zyklongas verladen und der ist vorbeigefahren an den Leuten. Das hatte auf die Leute eine beruhigende Wirkung gehabt, denn sie hatten gesagt, der rote Kreuz ist da, also kann nichts passieren, sogar Schlimmes. Und der ist vorbeigefahren und direkt in die Gaskammer. Für Herrn Werber ging die Arbeit an der Selektionsrampe indes weiter. Einige Menschen in den Deportationswaggons hatten es auch unter Schlägen nicht vermocht, aufzustehen. Zahlreiche Personen waren bereits während der Deportation gestorben. Die Züge waren übervoll mit Menschen. Es gab teilweise nicht genügend Platz, um sich zu setzen. Schmale, teilweise mit Stacheldraht durchzogene Luken boten wenig Sauerstoff und weder Schutz vor der bitteren Kälte des Winters noch Kühle im grellend heißen Sommer. Viel zu wenig Wasser und kaum Nahrung taten auf tagelanger Fahrt ihr Übriges. Und dann, wenn die Rampe sozusagen frei war, hatten wir uns zu befassen mit dem, was in dem Waggon an den Leuten übrig blieb. Die Leute müssten geschleppt werden, das bedeutet, die Arbeit war ziemlich für die SS auch unangenehm. Die Waggone waren oft, da war manchmal bis zu 10% Tote in manchen Waggonen, die mehrere Tage schon dort waren oder Schwerkranke. Die hygienischen Verhältnisse in den Waggonen waren manchmal sehr schwierig, was den SS-Leuten nicht sehr gut passte unter die Nase. Und die Arbeit wurde mit Stockschlägen sehr schnell befördert. Das bedeutet, dass einen Kranken konnte nur ein Häftling schleppen. Wir hätten oft müssten schleppen die Kranken auf einer Distanz bis zu 500 Meter bei Händen oder auf Decken oder wie es eben gegangen ist, bis zu den Lastautos und dann mit angefördert mit Stockhieben hatten wir die Kranken auf das Lastauto befördert und mit den Toten zusammen ist das letzte Lastauto dann weggefahren. Danach musste Herr Werber gemeinsam mit den anderen Häftlingen des sogenannten Aufräumkommandos das mitgeführte Gepäck in die Effektenkammer von Auschwitz-Birkenau bringen. Von dort wurde es unter die deutsche, nicht verfolgte Bevölkerung im besetzten Polen und dem Reich weitergeleitet. Diese Prozedur hatte sich wiederholt, manchmal in einer Nacht 5 bis 6 Mal, manchmal bloß einmal. Das bedeutet, es waren Nächte, wo wir gesehen haben, anzukommen an die 10.000, vielleicht 7.000, vielleicht 5.000 Leute, manchmal nur 700 oder 800 Leute. In den Vernichtungslagern spielten sich täglich für jeden dieser Menschen, für mehrere 10.000 Personen am Tag, menschliche Tragödien ab, die übersteigen, was ein Mensch zu fassen in der Lage ist. In dem Film Shoah von Claude Lanzmann berichtet der ehemalige jüdische Häftling Abraham Bomba, wie er den für den Tod Bestimmten die Haare schnitt. Für diese Haare hatte das Deutsche Reich noch Verwendung. Neben ihm arbeitete ein anderer Häftling. Beide wussten, dass diejenigen, deren Körper sie jetzt berührten, gleich im Todeskampf ersticken würden. In einem der gerade angekommenen Transporte war die Familie des Mithäftlings. Er stand vor seiner Ehefrau, vor seinen Kindern und sollte ihnen die Haare schneiden. Er hatte die Wahl, seinen Angehörigen zu berichten, was ihnen bevorstand, oder darüber zu schweigen. Er entschied, über die wahre Zukunft zu schweigen und seinen Angehörigen gut zuzureden, damit sie ihre letzten Minuten nicht in Todesangst verbringen müssten. Er bereitete seine Familie auf ihren Tod vor, indem er ihnen die Haare schnitt, während er sie zu beruhigen suchte. In den Vernichtungslagern, den von Deutschen errichteten Mordapparaten, waren die Koordinaten des menschlichen Handelns ausgelöscht. Und da sehe ich, dass ein Mann in einer SS-Uniform heraufkriecht auf diesen Bunker und mit einer Gasmaske und hat eine große Büchse in der Hand und öffnet die Büchse und schüttet etwas hinein durch eine Öffnung auf den Betonklotz. Ja, das hat etwas geöffnet und das hat er hereingeschüttet. Und da war mit mir der Kapo der Leichenhalle, war damals ein tschechischer Arzt, der hatte geheißen Lubomir Bastasch. Und ich sage ihm, Lubomir, schau, was er da macht. Was macht er denn da? Und da hat er mir Bastasch erklärt, das ist ja der Transport, den ihr in der Nacht aufgeladen habt und jetzt schüttet er Gas herein. Aber sag's keinem, denn das kostet uns das Leben. Aus den Berichten der Überlebenden des Sonderkommandos können wir die Situation in den Gaskammern erschließen. Die Schwachen, Kranken, die Kinder lagen zuunterst, weil das Gas Zyklon B von unten nach oben steigt. Die Starken hatten versucht, auf die Schwachen zu steigen, um den Sauerstoff an der Decke zu atmen. Die Ermordeten hatten starke Verletzungen an Händen und Nägeln, weil sie im Kampf mit dem Tod mit aller Kraft versuchten, die Wände der Gaskammern aufzureißen. Der Boden war mit Exkrementen gefüllt. Die Tötungsmaschinerie erlaubte keinen Tod in Würde. Hier, im Kern des Mordapparates in Auschwitz-Birkenau, in Treblinka, Majdanek, Sobibor und Belzec, war die Mehrheit der nichtjüdischen Deutschen nicht anwesend. Aber sie war anwesend, als in Münster und in anderen deutschen Städten das Fundament gelegt wurde. Die sterblichen Reste wurden von dem sogenannten Sonderkommando in den Krematorien verbrannt. Die Asche der Ermordeten bedeckt auch Münsterstraßen. Diejenigen, die nicht direkt ermordet wurden, lebten ein Leben in der Hölle, wie Primo Levi oder auch Ruth Klüger, Überlebende der Shoah, es genannt haben. Die Überlebende Anna Mettbach war im sogenannten Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau inhaftiert. Die Zustände in Auschwitz waren für die als Zigeuner und für die als Juden Verfolgten vergleichbar. Anna Mettbach erinnert sich. Die Sterberate war im Zigeunerlager besonders hoch. Denn neben der schweren körperlichen Arbeit war das Lager so erbaut worden, dass nicht ein Mindestmaß an Hygiene vorhanden war. Typhus, Fleckfieber, Krätze, Tuberkulose, all diese Krankheiten waren in Auschwitz tödlich. Was wir täglich an Entwürdigungen über uns ergehen lassen mussten, darüber will ich nicht sagen. Was die Situation verschärfte, war die Tatsache, dass die Baracken des Zigeunerlagers auf dem blanken Feldboden standen. Wenn es regnete, standen wir Sinti und Roma knöcheltief im Schlamm. Und im Winter war der Boden in den Schlafräumen gefroren. Nicht nur im Krematorium wurden die Toten verbrannt. Nein, die ausgemergelten Leichen von Kindern, Frauen und Männern wurden neben dem Block circa 2 Meter hoch aufgestapelt. Was von der Vernichtung durch Arbeit übrig blieb, das nahmen sich die Ratten. Diese fraßen sich durch die Leiber der Toten und Fliegen krochen aus den Augen, aus der Nase, aus dem Mund, ja sogar aus den Ohren heraus. Die Krematorien waren Tag und Nacht in Betrieb. Aber wenn viele Züge ankamen, reichte die Kapazität der Verbrennungsöfen nicht aus. Dann wurden die aufgestapelten Leichen angezündet. Es kam dabei immer wieder vor, dass einer der Aufgestapelten noch gar nicht tot war. Man sah diese in ihrem Todeskampf noch zucken. Sie wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Über dem Zigeunerlager lag stets ein Grauschleier. Die Sonnenstrahlen konnten nicht mehr durchkommen. Wenn die Züge nachts ins Lager zurückfuhren, wussten die Häftlinge, jetzt wird wieder nach Gebrauchswert selektiert. Wer krank oder nicht arbeitsfähig war, der durfte nicht mehr sein. Kinder wurden ihren Müttern entrissen, ihre Schreie durchdrangen Mark und Bein. Es war die pure Gewalt. Arbeit macht frei, aber wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann wirst du vom Leben befreit. Für die allermeisten Häftlinge existierte nur diese Form der Befreiung. Die wenigsten überlebten das Lager. Diejenigen, die ein Leben nach der Shoah oder dem Völkermord an den Roma und Sinti führten, blieben gezeichnet. Jean-Amery reflektiert die existenzielle Erschütterung, die er erfahren hat. Täglich morgens kann ich beim Aufstehen von meinem Unterarm die Auschwitz-Nummer ablesen. Das rührt an die letzten Wurzelverschlingungen meiner Existenz. Ja, ich bin nicht einmal sicher, ob es nicht meine ganze Existenz ist. Dabei geschieht es mir annähernd wie einst, als ich den ersten Schlag der Polizeifaust zu spüren bekam. Ich verliere jeden Tag von neuem das Weltvertrauen. Der Jude ohne positive Bestimmbarkeit, der Katastrophenjude, wie wir ihn getrost nennen wollen, muss sich einrichten ohne Weltvertrauen. Die Nachbarin grüßt freundlich, Bonjour Monsieur, ich ziehe den Hut, Bonjour Madame. Aber Madame und Monsieur sind durch interstellare Distanzen getrennt. Denn eine Madame hat gestern weggeschaut, als man einen Monsieur abführte, und ein Monsieur betrachtete Madame durch die Gitterfenster des abfahrenden Wagens wie einen steinernen Engel aus einem hellen und harten Himmel, der den Juden für immer verschlossen ist. Ich habe die Mörder von einst und die potenziellen Aggressoren von morgen nicht hineinzureißen vermocht in die moralische Wahrheit ihrer Untaten, weil mir die Welt in ihrer Totalität dabei nicht half. So bin ich allein wie einstens unter der Folter. Heute, vor 72 Jahren, erschütterte mit der Reichspogromnacht eine bis dato nicht gekannte Gewalt die Münsteraner jüdischer Herkunft. Zahlreiche Misshandlungen und Überfälle fanden auf Münsterstraßen statt. Die Synagoge wurde niedergebrannt. Vorangegangen war die soziale, berufliche und ökonomische Diskriminierung. Es folgten schrittweise die soziale Isolation in Judenhäusern, die Deportation und schließlich die massenhafte Ermordung durch Gas, durch Arbeit und massenhafte Erschießungen. Alles in deutschem Namen. Heute erinnern wir an die Opfer.